Ah, da kommst du ja schon. Nimm bitte Platz. Alle machen es, alle machen es, alle machen es, denn es geht uns schlecht. Alle machen es. Und wir machen es wie die anderen, wie die anderen, wie die Konkurrenz. Alle machen es so. Tut mir wirklich leid, tut uns allen leid, tut uns herzlich leid, doch jetzt wird es Zeit, tut uns schrecklich leid. Und es tut uns leid, denn die lange Zeit, all die ganze Zeit, war es Toparbeit, tut uns wirklich echt leid. Eine neue Chance, eine gute Chance, eine super Chance, die du jetzt bekommst, nutze diese Chance. Denn du wirst gebraucht, zweifelsfrei gebraucht, nur eben nicht hier, mach das Beste draus, nutze diese Chance und tschüss. Ja, das war's von mir eigentlich. Ich wünsche dir trotzdem einen schönen Nachmittag, ja?